und wollte man diese Argumente nicht gelten lassen, also bei der Annahme beharren, die Fälscherindustrie des GB und seiner Kollegen wäre, ohne entlarvt zu werden, möglich gewesen, so wird doch die Unmöglichkeit der Fälschungen durch Kanzleibeamte mit folgendem Hinweis unwiderleglich dargetan. Man erinnere sich, weshalb die in Frage stehenden Kaiserurkunden für gefälscht erklärt werden mussten, aufgrund der horrenden Verderbtheit ihrer chronologischen Angaben. Aus dem nämlichen Grunde nun können die falschen Urkunden nicht von den Notaren der Reichskanzlei angefertigt sein. Die Kanzleibeamten, also auch solche, die sich wie GB als Fälscher betätigten, besaßen selbstverständlich ein solches Maß arithmetischer Bildung, dass sie imstande waren, die so einfachen, notwendigen Berechnungen für die Datumsangaben in ihren Urkunden richtig zu erledigen. Was in aller Welt, frage ich, sollte nun zum Beispiel den Notar GB veranlasst haben, seine Falsifikate mit so unglaublich fehlerhaften Datierungen zu versehen? Ließ ihn ausgerechnet bei den Fälschungen das Gedächtnis und alle Rechenkunst schnöde im Stich? War es etwa Bosheit, die ihn und so alle anderen Fälscher dazu trieb, die falschen Stücke auf diese Art zu verunstalten? Das wäre das sicherste Mittel gewesen, seine Kundschaft einer sorgfältiger arbeitenden Konkurrenz in die Arme zu jagen. Kurz und gut, wir sehen uns in unauflösliche Widersprüche verwickelt. Auf der einen Seite sind wir zu der Annahme gezwungen, GB ist kaiserlicher Kanzleibeamter. Auf der anderen Seite muss als ausgemacht gelten, dass ein Notar der Reichskanzlei auch Falsifikate nicht mit so fehlerhaften Datierungen versehen konnte, also die gefälschten Urkunden nicht vom Notar GB geschrieben sind. Diese Widersprüche bleiben bestehen, solange die Untersuchung von der Voraussetzung ausgeht, die Fälschungen seien praktisch aktuellen Beweggründen entsprungen. Die Widersprüche verschwinden, sobald die uns vorliegenden unechten Urkunden als spätmittelalterliche Gelehrtenfälschungen erkannt werden. Auch folgender Ausweg ist unmöglich, um die angeblich praktisch aktuelle Seite unserer Fälschungen zu retten. Man könnte sagen, bei den falschen Diplomen des GB dürfe allerdings nicht an eine gleichzeitige Fälschung, das heißt an eine Aktion unter Heinrich II. Gedacht werden, sondern alle diese Fallstücke seien zu einer späteren Zeit, etwa im 12. Jahrhundert, entstanden, und zwar dann ebenfalls auf Bestellung der verschiedenen Empfänger, also aus praktisch aktuellen Motiven. Dem steht entgegen, dass der Verfasser und Schreiber unserer gefälschten Urkunden, GB, Kanzleinotar unter Heinrich II. Gewesen sein muss, siehe Seite 34. Außerdem ergebe sich wieder das Dilemma, dass ein späterer Fälscher in jeder Beziehung eine erstaunliche Vertrautheit mit den Kanzleigebräuchen unter Heinrich II. Bekundet, ausgenommen in Fragen der Datierung, denen er hilflos gegenübersteht. Der späte Fälscher müsste nach echten Vorlagen gearbeitet haben und seine Falsifikate zeigen, dass er diese sehr gründlich studiert hätte. Sollte ihm da wirklich die Chronologie ein Buch mit 7 Siegeln geblieben sein? Unerklärlich bliebe aber auf jeden Fall bei der Annahme einer späteren praktisch materiellen Fälschung die auffallende Tatsache, dass eine Anzahl anderer späterer Urkundenfälscher, nämlich die Kollegen des Notars GB, bei gleich ausgezeichneter Kenntnis der Kanzleigebräuche unter Heinrich II. Dieselben Datierungsfehler begangen haben müssten wie GB, ja, dass sie sich in einzelnen Fällen sklavisch dessen Fehler zu eigen gemacht haben müssten. Und eine derartige sklavische Abhängigkeit müsste endlich immer in der herrschenden Voraussetzung, es handele sich um spätere praktisch aktuelle Fälschungen, auch bei den gleichartigen Falsifikaten unter Lothar I. unter Otto I. und so weiter obgewaltet haben, die doch von verschiedenen Fälschern späterer Zeiten fabriziert sein müssten. Es hat sich also gezeigt, dass eine Untersuchung, welche von der Voraussetzung ausgeht, die oben angeführten fehlerhaft datierten Kaiserurkunden seien als praktisch aktuelle, von den Empfängern in Auftrag gegebene Fälschungen anzusprechen, in einem Wirrwarr von Widersprüchen und Unmöglichkeiten endet. Diese Erscheinung findet ihre Erklärung in der falschen Voraussetzung. Der Wirrwarr entsteht nur deshalb, weil die Operationsbasis nicht die richtige ist. Die genannten Urkundenfälschungen sind nicht materiellen Motiven der Empfänger entsprungen, sondern sie sind Resultate einer gelehrten Geschichtsfälschungsaktion. Operiert man auf dieser Basis, sucht man also nach einer Erklärung für die horrende chronologische Verderbtheit der aufgezählten Diplome in der Annahme, dass wir es mit gelehrten Fälschungen zu tun haben, dann verstrickt sich die Untersuchung nicht mehr in unauflösliche Widersprüche, sondern es gelingt, zu einem eindeutigen und festen Resultate zu kommen. Da die Falsifikate nicht aus egoistischen Beweggründen mittelalterlicher Empfänger entsprungen sein können, wie an dem Beispiel des Kanzleinotars G.B. gezeigt worden, so muss in den angeführten Fällen sogenannte Gelehrtenfälschung vorliegen. Denn eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Danach stellen nun die falschen Kaiserdiplome rein urkundliche Fiktionen dar, das heißt, sowohl der in einem derartigen Stücke genannte Aussteller als auch der Empfänger haben mit der Urkunde nicht das Mindeste zu tun. Der Aussteller hat das urkundliche Schriftstück nicht ausfertigen lassen und der angebliche Empfänger hat dasselbe in Wirklichkeit niemals anfertigen lassen und überhaupt je anfertigen wollen. Bei gelehrten Fälschungen wird also auch der Name des angeblichen Empfängers gemissbraucht. Die erdichteten Kaiserurkunden haben im frühen Mittelalter niemals dazu gedient, irgendwelche aktuellen rechtlichen Ansprüche zu begründen oder zu sichern, sondern sie sind erfunden, um in der mannigfachsten Weise als historische Belege zu fungieren. Sehr viele Urkunden sollen zum Beispiel nur erdichteten Persönlichkeiten den Anschein geschichtlicher Realität verleihen. Die vorgeblichen Rechtsgeschäfte solcher Urkunden sind dabei ohne jede Bedeutung und dienen lediglich den auftretenden Fantasiepersonen als Folie. Hierfür muss ich jedoch auf die spätere ausführliche Darlegung verweisen. Ein Überblick über die gefälschten Kaiserurkunden lässt uns hinsichtlich der verderbten Datierungen überall ein gleich unsicheres und blindes Umhertappen in der Chronologie erkennen. Sowohl in den Diplomen angeblich der Kanzleien Lothars des Ersten und Ottos des Ersten, wie in denen der Kanzleien Heinrichs des Zweiten oder Konrads des Zweiten, bemerken wir ganz dasselbe rätselhafte Schwanken in den chronologischen Ansätzen. Dabei muss die deutlich hervortretende gleichartige Mache all dieser Urkundenfälschungen vermerkt werden. Es wird damit erwiesen, dass sämtliche in Frage stehenden Falsifikate, da sie sich ja als reine gelehrte Fälschungen entpuppt haben, das Resultat einer und derselben Aktion sind, und zwar muss diese Aktion, wie schon unsere kleine Auslese der aufgezählten falschen Diplome dartut, von einem ganz außergewöhnlichen Formate gewesen sein. Aus der Natur der Sache ergibt sich weiter die Folgerung, dass die großartige Fälschungsaktion nur im späten Mittelalter an der Schwelle der Neuzeit unternommen sein kann. Wollte man nämlich einen früheren Zeitpunkt annehmen, etwa das 12. Jahrhundert, so blieben zahlreiche gleichartige Fälschungen späterer Jahrhunderte unerklärt. Die Tatsache also, dass gefälschte Urkunden mit der geschilderten eigentümlichen chronologischen Verderbtheit und all den anderen Absonderlichkeiten durch alle Jahrhunderte des Mittelalters angetroffen werden, in Verbindung mit der gleichartigen Mache dieser Fälschungen, erfordert die Annahme einer spätmittelalterlichen gelehrten Fälschungsaktion größten Stils.